Erster im ersten Jahr von König Kyros. Kyros war König von Persien. Gott sprach zu Kyros. Gott wollte, dass sein Wort wahr wird. Kyros gab einen Befehl für sein ganzes Reich. Zweiter König Kyros von Persien sagt, Gott, der Gott des Himmels, gab mir alle Königreiche. Er befahl mir, einen Tempel für ihn zu bauen. Der Tempel soll in Jerusalem in Juda sein. Dritter, wer zu Gottes Volk gehört, soll nach Jerusalem gehen. Gott ist mit euch. Baut dort den Tempel Gottes. Das ist der Gott Israels. Er wohnt in Jerusalem. Vierter, wer zurückbleibt, soll helfen. Sie sollen Silber, Gold und Tiere geben. Auch andere Dinge sollen sie geben. Das ist für die Leute, die nach Jerusalem gehen. Sie geben auch freiwillige Gaben für Gottes Tempel. Fünfter, die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin gingen los. Die Priester und Leviten gingen auch. Gott sagte ihnen, sie sollen gehen. Sie gingen nach Jerusalem, um Gottes Tempel zu bauen. Sechster, alle Leute in der Nähe halfen ihnen. Sie gaben silberne Dinge und Gold. Sie gaben auch Güter, Tiere und Schmuck. Sie gaben auch andere Geschenke freiwillig. Siebter, König Kyros gab die Tempelgefäße zurück. König Nebukadnezar hatte sie genommen. Er nahm sie aus Jerusalem. Er stellte sie in den Tempel seines Gottes. Achter, König Kyros von Persien gab die Gefäße Mithridat. Mithridat war der Schatzmeister. Er zählte sie für Sesbazar. Sesbazar war ein Fürst aus Juda. Neunter, das war die Zahl der Dinge, 30 goldene Schalen. 1000 silberne Schalen. 29 Pfannen. Zehnter, auch 30 goldene Becher. Viele silberne Becher. 410 andere Becher. 1000 weitere Dinge. Elfter, es waren insgesamt 5400 goldene und silberne Dinge. Sesbazar brachte all das mit. Er brachte es, als die Gefangenen von Babel nach Jerusalem gingen.